Good afternoon. Guten Nachmittag. Are you ready? Gotowi? Seid ihr bereit? Good. To dobrze. Do you know that God is much better than you can imagine? Czy wiesz, że Bóg jest o wiele lepszy niż w ogóle viel besser ist, als ihr euch das vorstellen könnt? Do you know that? Habt ihr das gewusst? Wiesz? No, you don't. Nie Nein, wiesz. Das wisst ihr nicht. No, you don't. Wcale Nein, nie das wiesz. Wisst ihr nicht. There is nobody who can truly understand how good God is here on this earth. Niemand hier auf der Erde kann wirklich verstehen, wie gut das Gott ist. I w pełni pojąć, jak dobry jest Pan. Only in eternity will we begin to have glimpses of the goodness of God. Nur wenn wir in der Ewigkeit sehen, werden wir anfangen zu verstehen, wie gut Gott wirklich ist. God is so good. Gott ist so gut. And religion has made him a bad God. Und Religion hat aus ihm einen schlechten Gott gemacht. Złego i gniewnego Boga. God is amazing, he's kind, he's beautiful. Aber Gott ist wunderbar, er ist einzigartig, er ist so, er ist Liebe. So everything he does is motivated by perfect love. Und alles, was er tut, ist motiviert bei perfekter Liebe. That's who he is. Das ist, wer er ist. Okay, Holy Spirit, we thank you. Okay, Heiliger Geist, wir danken dir, that we have you. Dass wir dich haben. Because without you, we are lost. Weil ohne dich sind wir verloren. You are our closest friend. Du bist unser engster Freund. We trust you completely. Und wir vertrauen dir total. We desire you and we long for you. Und wir sehnen uns nach dir und wir wünschen deine Gegenwart. We long for you to manifest yourself. Wir sehnen uns danach, dass du dich hier manifestierst. We desire for you to show the goodness of God. Und wir sehnen uns danach, dass du die Güte Gottes uns zeigen kannst. So, Heiliger Geist, wir geben uns dir ganz hin. Und wir wollen dir sagen, dass wir uns so sehr danach sehnen, dass du dich ausdrückst. Tu, was du auch immer willst. Und wir versprechen dir, dass wir immer Jesus verherrlichen werden. Danke, danke, Heiliger Geist. I'm going to share something today that has been really burning on my heart, and I've been thinking whether I should share it or not. Ich werde etwas mit euch teilen, das auf meinem Herz gebrannt hat, und ich mich schon fragte, ob ich es mit euch teilen soll oder nicht. But I've decided that I will share it. Aber ich habe mich dazu entschieden, es mit euch zu teilen. Ale tak zdecydowałem się, że tym się z wami podzielę. And it's about our identification with God. I to dotyczy und es geht um unsere Identifikation mit Gott. Identification is very important. Identifikation ist etwas sehr, sehr Wichtiges. If I am called to the police station, wenn ich auf die Polizeiwache gerufen werde, I have been robbed, weil ich bestohlen wurde, and I have to identify my robber, und ich meine Identität identifizieren muss, die Person, die mich geraubt hat, wenn ich ihn falsch identifiziere, it can be devastating. Dann kann das schlimme Folgen haben. It's very important that we give ourselves the right identification. Es ist so wichtig, dass wir uns selber korrekt identifizieren. You know, the Bible is very clear that we have been identified with Christ. Die Bibel ist sehr klar darüber, dass wir mit Christus identifiziert sind. We are one with him. Wir sind eins mit ihm. And if our hearts can truly understand this, und wenn unsere Herzen dies wirklich verstehen können, it's going to remove every stress from our life. Dann wird es aller Stress aus unserem Leben entfernen. In Ephesians chapter 2, in Epheser Kapitel 2, Paul talks what we used to be. Redet Paulus darüber, was wir mal waren. We were dead in trespasses and in sin. Wir waren tot in der Sünde. We walked our own ways. Wir gingen unsere eigenen Wege. According to the devil. Nach dem Feind. But then Paul finishes like this. Aber dann endet Paulus wie folgt. He says in verse 6, he made us. W wersecie 6 on mówi. He made us alive together with Christ. Mówi, er sagt in Vers 6, er hat uns lebendig gemacht mit Christus. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Orten in Christus Jesus. Denk mal darüber nach. Do you know, my theology about spiritual warfare is very simple. Wisst ihr, meine Theologie über den geistlichen Kampf ist ganz einfach. Very, very simple. Ganz einfach. If you want to talk to the devil, wenn ihr zum Teufel sprechen wollt, you have to do this. Dann müsst ihr Folgendes tun. What did you say? Was hast du gesagt? What did you just say? Was hast du gerade gesagt? And then you go and do a little dance. Und dann gehst du und machst einen kleinen Tanz. And the devil has a headache. No, und dann hat der Teufel Kopfschmerzen. I don't know where Christians get their theology about spiritual warfare from. Ich weiß nicht, woher die Christen ihre Theologie über den geistigen Kampf herhaben. Oh, the devil. Wow, der Teufel. You know, every morning the devil is very, very scared. Wisst ihr, der Teufel ist jeden Morgen, also der hat sehr, sehr Angst jeden Morgen, weil ich aufwache. This is not supposed to be funny. I to nie jest und ich mache hier keine Witze. I'm very serious. Ja ich bin sehr ernst poważnie. Darüber. The truth is, the devil is scared of you. Die Wahrheit ist, dass der Teufel Angst vor euch hat. He does not want you to believe the truth about yourself. Er will nicht, dass ihr die Wahrheit über euch selber erkennt und glaubt. You see, the Bible said that on the cross, Jesus made a public spectacle out of the devil. Seht ihr, die Bibel sagt, dass der Teufel am Kreuz ein öffentliches Spektakel gemacht wurde. Und deshalb machen wir geistlichen Kampf und wir binden den Teufel. Aber wieso willst du einen besiegten Teufel binden? Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Immer. Zawsze. Das ist so einfach. If you believe demons have power over you, you will exactly have what your heart believes. Wenn ihr glaubt, dass die Dämonen Kraft haben, dann werdet ihr das haben, was ihr glaubt. To tak będziesz miał. If you don't believe they have authority over you, you will have what your heart believes. Und wenn du nicht glaubst, dass die über dich Autorität haben, willst du auch haben, was du glaubst. Raised up together with Jesus Christ. Wenn ich auferweckt worden bin zusammen mit Christus. And here's what the Bible says. Und hier ist, was die Bibel sagt. That Jesus is seated far above all authority and all power. Dass Jesus hoch über jede Autorität und Kraft sitzt. Twice Ephesians chapter 2 verse 6 says together. Zweimal sagt es im Epheser 2, Kapitel 2, Vers 6, zusammen. Und tam jest użyte słowo razem, że jesteśmy razem z Nim podniesieni i razem z Nim posadzeni. So if I'm seated together with Christ, also wenn ich mitsitzen kann mit Christus, that means I'm completely identified with Christ. Dann heißt das, dass ich total mit Christus identifiziert bin. Look what Hebrews chapter 1 tells us. Schau, was Hebräer 1 uns sagt. God made Jesus the heir of everything. Gott hat Christus das Erbe von allem gemacht. Jesus is the heir of how much? Jesus ist das, der Erbe von wie viel? Everything. Wszystkiego. Aller Dinge. So if Jesus is the heir of everything, I'm the heir of how much? Also wenn Jesus der Erbe von allen Dingen ist, bin ich Erbe von wie viel? Everything. Allen Dingen. It says this, verse 17. Römer 8, 17 sagt Folgendes. It says that if we are sons, we are also heirs, joint heirs with Jesus Christ. Es sagt, wenn wir Söhne sind, dann sind wir auch Erbe, Miterbe mit Jesus Christus. So if Jesus is the heir of everything and I'm a joint heir of Jesus Christ, I'm the heir of everything. Also wenn Jesus das Erbe von Erbe ist, dann bin ich Miterbe von allem. So if I'm the heir of everything, why do I have to ask God to give me things? Also wenn ich Miterbe von allem bin, wieso muss ich dann Gott fragen für irgendetwas? Because we don't believe we're the heir of everything. Weil wir nicht glauben, dass wir Miterbe sind von allem. I've learned to live my life by appropriating faith. Ich habe gelernt, mein Leben mit nehmenden Glauben zu leben. Which was one of the most revolutionizing experiences and revelations of my life. Und das war eine der revolutionärsten oder offenbarendsten, veränderndsten Offenbarungen in meinem Leben. Und ich frage nichts mehr in meinem Gebetsleben. Aber Reinhard, die Bibel sagt, bitte klopft und fragt. Yes, the Bible also says if your hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Ja, aber die Bibel sagt auch, wenn du dich erwischt mit Stellen, dann hau die Hand ab. Jesus said you should ask, seek and knock, said you should cut off your hand, this causes you to sin. Also wenn der gleiche Jesus sagt, bittet, fragt und klopft, dann ist der Jesus, der sagt, du sollst die Hand abschneiden. Es gibt Sachen, die wir nicht verstehen. Ale my nie chcemy myśleć w taki sposób. We much rather keep living in our religion than think outside the box. Wolelibyśmy żyć es ist für uns sicherer, in unserer Religion zu leben, als außerhalb unserer Box zu denken. Also wenn ich mit Christus identifiziert bin, 1. Korinther 6, 17 sagt folgendes. He who belongs to the Lord is one spirit with him. Er, der zu Gott gehört, ist ein Geist mit ihm. So me and the Lord are one. Also der Herr und ich, wir sind eins. Ja i Bóg jesteśmy jedno. So if me and the Lord are one, also wenn der Herr, also wenn der Herr und ich eins sind, then wherever I go, the Lord is supposed to express himself. Das heißt, wo immer ich auch hingehe, soll der Herr sich ausdrücken. There is never supposed to be stress in my life. Und dann sollte es in meinem Leben keinen Stress geben. Then I'm not supposed to get older, but I'm supposed to get younger. Und dann sollte ich noch. I'm not supposed to get older, but I'm supposed to get younger. Und dann sollte ich auch nicht älter werden, sondern jünger werden. Because it's a life of God in me. Weil es ist ein Leben mit Gott in mir. This is very frustrating when you're married. Und das ist sehr frustrierend, wenn du verheiratet bist. Because I married my wife when I was 25. Weil ich habe meine Frau geheiratet, als ich 25 Jahre alt war. And I had a lot of energy. Und ich hatte viel Energie. Dużo energii. It was very hard for her. Und das war sehr schwierig für sie. Dla niej to było trudne. But now I'm almost 60 and I have more energy than I had at 25. Aber jetzt bin ich fast 60 Jahre alt und ich habe mehr Energie, als ich hatte, als ich 25 Jahre alt war. Even harder for her to live with me. Und das macht es noch schwieriger für sie, mit mir zu leben. W życiu ze mną. But thank God she still lives with me. Aber ich bin Gott dankbar, dass sie immer noch mit mir lebt. See, in reality, the longer we live and more we understand the life of Christ in us, the more victorious we will live. Aber die Realität ist, dass je länger wir leben und je mehr wir mit Christus in uns leben, je mehr werden wir im Sieg wandeln. Die Gemeinde, die die Welt verändern wird, weil sie eine verwandelte Gemeinde ist, ist eine Gemeinde, die mit Christus identifiziert leben muss. Und das ist das Wichtige daran. Schau, was Paulus sagt. Er sagt, ich habe immer pray for you, Ephesians. Er sagt, ich bete immer für euch in Ephesus. Pray for what? Und für was betet er? That you will be filled with the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dass ihr erfüllt werdet mit dem Geist der Offenbarung im Erkenntnis von ihm. For them to understand three things. Und er wünscht sich, dass sie drei Dinge verstehen. The last thing that he desires is this. Und das Letzte, was er wünscht, ist folgendes. That you may know by experience, dass ihr mit Erfahrung versteht, the power that works in you. Diese Kraft, die in euch wirkt. Which is the same power that raised Jesus from the dead. Und das ist diese gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Wartet einen Moment. Inside of me there is a power that raised Jesus from the dead. In mir ist diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. If that power is inside of me, why don't we experience it? Wenn diese Kraft in mir ist, wieso erlebe ich das nicht so? Because in experience we don't live identified in the resurrection. Weil wir erleben es nicht so, wir erfahren es nicht so, dass wir in der Auferstehung leben. God wants the church to live identified in his resurrection. Gott will, dass die Gemeinde identifiziert in seiner Auferstehung lebt. John tells us, Johannes sagt uns, as he is, so are we in this world. So wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. Think about this. Denk darüber nach. John does not say as Jesus was when he walked the earth. Johannes sagt nicht so wie Jesus war, als er auf dieser Welt gegangen ist. He said as he is, present tense. Sondern er sagt so wie er ist, das ist die Gegenwart. When John was writing that, how was Jesus? Als Johannes das schrieb, wo war Jesus? He was not walking the earth. Er ging nicht auf der Erde umher zu diesem Zeitpunkt. He was seated in heavenly places, far above all power and authority. Sondern er saß in den himmlischen Orten über alle Autoritäten und Kräften. So John says, just as Jesus is right now, so are we here in this world. Das heißt, Johannes sagt, so wie Jesus ist jetzt, so sind wir auf dieser Welt im Moment, jetzt. We are supposed to live in heaven and walk. Und das heißt, eigentlich sollten wir im Himmel leben und auf der Erde gehen. Habt ihr mich gehört? Du bist berufen, im Himmel zu leben, während du auf der Erde wandelst. But in experience, very few Christians are identified in the resurrection life of Jesus. Aber in der Realität leben sehr wenige Christen identifiziert mit der Auferstehungskraft von Jesus. You know, I have a student at my School of the Prophetic and Supernatural. Und wisst ihr, ich habe einen Student oder Studentin in der Schule des Übernatürlichen, eine Frau, und sie ist Psychiaterin. And she said to me, Reinhard, if you would come into my practice. Und sie hat gesagt, Reinhard, wenn du in meine Praxis kämst und wenn ich einen Test machen würde mit dir, dann wärst du ein klassischer Fall von einer Schizophren. Also, ich sagte, danke. Ich nehme das als Kompliment. Und sie sagte, ja, es ist ein Kompliment. Und sie sagt, ja, du hast zwei Persönlichkeiten. Und du hast zwei Personen in dir. She said, I know you, you're here in my school. You are a normal person with flesh and blood. But at the same time, you live in heaven while you live on earth. Ich erlebe dich. Du bist hier in der Schule, du bist eine normale Person mit Blut und Körper und Fleisch, aber du lebst in den himmlischen Orten. Und du kannst hier sitzen und mit uns reden und dann bist du auf einmal im Himmel und bist weg und dann bist du wieder da und redest mit uns und du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Aber das ist so, wie jeder Christ eigentlich leben sollte. Wenn wir in den himmlischen Regionen mit Jesus sitzen, wieso leben wir das nicht sowieso? Ist das nicht unsere Realität? Wieso ist diese Erde mehr Realität zu uns als der Himmel? Etwas ist da schief gelaufen. Sehnt sich dein Herz nicht danach, himmlische Realitäten hier auf der Erde zu erleben? Yes or no? Ja oder nein? Mine does. Also ich mache das, ich sehne mich danach. Ich möchte nicht hier limitiert auf dieser Erde leben. Ich möchte ohne Grenzen leben, grenzenlos, ohne Grenzen. Und so sind wir auch berufen zu leben. Und das ist eine Gemeinde, die Jesus auferweckt, zum Aufstehen bringt, die so identifiziert ist in dieser Auferstehung von Jesus, dass sie dann über die Zerstörung lachen werden. Distraction, das heißt Ablenkung, über die Ablenkung lachen werden. Und wenn sie schlechte Nachrichten hören, dann werden sie einfach lächeln oder smilen. Und sie werden einfach sagen, danke Jesus. Weil die Auferstehungskraft von Jesus, dieses Leben in der Auferstehung, ist über allem. Oder denkst du wirklich, dass Jesus sich Sorgen macht über irgendetwas, was gerade passiert? Sicher nicht. Er ist über jegliche Autorität. Und die Bibel sagt, dass Gott über seine Feinde lacht. Und das ist das Leben, das wir erleben sollten. Wir sollten diesen auferstandenen Jesus repräsentieren, nicht der Jesus, der auf der Erde umherging. Habt ihr mich gehört? Wir sind berufen, den auferstandenen Jesus zu repräsentieren. Nicht der Jesus, der hier auf der Erde umherging. Nicht der Jesus auf dem Kreuz. Und nicht der Jesus im Grab. Aber der auferstandene Jesus, der über allem ist. Jesus hat gesagt, wenn ihr nur in mich glauben könnt, dann werdet ihr nicht nur machen, was ich tue, sondern größere Sachen. Und wir sind niemals berufen, uns zu genügen mit dem, was Jesus gemacht hat. Weil das ist ein zu tiefer Standard. Weil Jesus hat gesagt, größere Dinge. Und das ist der Wunsch Gottes. Für seine Kinder zum Identifiziertsein mit der Auferstehungskraft von Jesus. Aber wie können wir das erleben? Wie kann das unser Lebensstil werden? Schaut, ich werde euch einen ganz einfachen Schlüssel geben. Aber zuerst möchte ich euch eine Frage stellen. Wie viele von euch möchten die Wiederauferstehungskraft von Jesus erleben und erfahren? Alle. Okay, also hier ist das Ding, oder? Kann es eine Auferstehung geben ohne einen Tod? Ja oder nein? Wenn es keinen Tod gibt, dann gibt es keine Auferstehung. Und einer der größten Probleme, wieso wir nicht diese Wiederauferstehungskraft von Jesus erleben, ist, weil wir den Tod nicht mögen. Also wir haben alle unsere Hände gehoben und gesagt, ja, ich möchte die Auferstehungskraft von Jesus erleben. Aber dann kämpfen wir gegen den Tod. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Der Tod schmerzt nur, wenn wir ihn bekämpfen. Wenn wir uns ihm hingeben, dann schmerzt er nicht. Also keiner von uns kann in dieser Wiederauferstehungskraft von Christus leben, wenn wir den Tod nicht annehmen, erleben. Aber die Sache ist, wir müssen mit seinem Tod identifiziert sein, damit wir auch mit seinem Leben identifiziert sein können, der Wiederauferstehungskraft. Als ich das mal verstanden habe, dann bekam Tod mein Freund. Denk darüber nach. Da war ein Töff, der vorbeifuhr. Ich möchte lieber auf diesem Töff sein, als jetzt da predigen. Aber in nur 11 Tage werde ich für 21 Tage auf einem David Harrison sein in Amerika und darauf fahren. In nur 11 Tage. Da werde ich für 21 Tage in Amerika sein und auf einem David Harrison durch das Land fahren. Und ich werde da nicht über meine Frau nachdenken, über euch oder über Arbeit, sondern ich werde diese frische Luft riechen und diese Freiheit genießen. Und ich glaube, Debbie hat recht, wenn sie sagt, ich sei bipolar. Zuerst rede ich da über die Auferstehungskraft von Jesus und dann rede ich über ein Motorrad. Aber dieses Motorrad hat mehr Power, also Kraft, als viele Leute in ihren Herzen. Also das war für dich, Reini. Ich weiß genau, dass er genau das dachte, dass er auch auf diesem Motorrad sein möchte und dachte, wieso soll ich hier sitzen und nicht dort sein. Aber ja, also schaut. Wenn wir wirklich diese Auferstehungskraft von Jesus erleben möchten, dann müssen wir identifiziert sein mit seinem Tod. In meinem Büro habe ich einen Stuhl, einen Sessel. Und das ist ein Sessel, auf dem ich jeden Tag mehrere Stunden mit Jesus verbringe. Und gerade über diesem Sessel habe ich ein Bild hingehängt. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Jetzt ist es nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus, der in mir lebt. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch Glauben und durch den Sohn und durch den an den Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wisst ihr, was dieser Vers wirklich spricht, über was er wirklich spricht? Wie viele von euch können mir diesen Vers wirklich erklären? Außer Fabio natürlich. Ich rede nicht zu dir, Sohn. Benimm dich. Wie viele von euch verstehen wirklich diesen Vers? Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. und ich bin an mich selber gestorben. Hey, du sollst nicht ein David Harlitzan Reise wünschen, du musst an dich selbst sterben. Aber diese Schriftstelle hat nicht mit dem zu tun. Wisst ihr, was Paulus wirklich sagt? Im Vers 19 sagt er, ich bin dem Gesetz gestorben, dass ich für Christus leben kann. Und außer du hast verstanden, dass du diesem Gesetz gestorben bist, kannst du nicht in dem Leben von Jesus leben. Ich muss 10% geben, weil wenn ich das nicht tue, dann bin ich verflucht. Das ist kein Auferstehungsleben. Ich muss dies tun, ich muss jenes tun, ich muss das tun. Aber das ist nicht das Auferstehungsleben. Römer Kapitel 10 sagt dies. Christus ist das Ende. Wer kann diesen Satz beenden? Nicht du, Fabian. Hör auf damit. Christus ist das Ende von was? Christus ist das Ende der Gesetz zur Gerechtigkeit. Herr Reinhard, wir leben doch nicht mehr im Gesetz. Ja, was auch immer. Aber die Wahrheit ist, dass viele Christen immer noch versuchen, vor Gott gerecht zu werden durch das Gesetz. Vielleicht versuchen wir nicht, diesen 613 Gesetze zu gehorchen. Aber wir haben sie ersetzt mit diesen 5000 Gesetzen, die unser Pastor von uns verlangt zu folgen. Denk darüber nach. Ja, du musst dies tun, du musst jenes tun, du musst das tun, du musst. Kann ich eine Frage stellen? Aber wenn du drei, also ich habe das an meiner prophetischen Schule gemacht, das hat alle schockiert. Und ich sollte diesen Test mit euch auch machen. Wollt ihr einen kleinen Test mit mir machen? Okay, ihr müsst die Augen schließen. Ich habe das in meiner Schule getan, letzte Woche. Also alle ihr, schließt eure Augen und entspannt euch. Ich möchte euch zeigen, was in eurem Herz ist. Also wir werden eine Übung machen, der Meditation, dass dein Herz dir aufzeigt. Okay, du stehst früh morgens auf. Also ihr müsst eure Gedanken nachfolgen, was ich jetzt sage, weil das wird dir dein Herz zeigen. Okay, du stehst früh morgens auf, um 4 Uhr morgens. Und dann verbringst du 3 Stunden im Gebet. Und dann bist du voll von dieser Gegenwart von Jesus. Und dann liest du die Bibel für 2 Stunden mehr, also für noch 2 Stunden. Und dann gehst du zur Arbeit. Und wenn du an dieser Arbeit ankommst, an deinem Arbeitsplatz, ja, dann redest du mit allen über Jesus. Und einer deiner Mitarbeiter ist sehr wütend auf dich. Und sie schreien dich an. Aber du smilest sie an und du liebst sie einfach, so wie du solltest. Und den ganzen Tag lang schaffst du es, alle perfekt zu lieben, egal wie sie sich verhalten. Und dann am Abend gehst du nach Hause und deine Kinder, sie streiten. Aber auch da wieder liebst du sie auf perfekte Art und Weise und reagierst in voller Liebe. Und wenn du am Abend dich hinsitzt, da realisierst du, dass du eine Rechnung hast, die du bezahlen musst. Und der Herr sagt dir, okay, vertrau mir einfach, weil ich bin dein Versorger. Du verdienst diese Versorgung. Okay, jetzt könnt ihr eure Augen öffnen. Wie viele von euch haben sich gut gefühlt, dass der Herr dir gesagt hat, dass du diese Versorgung verdienst? Okay, ganz ehrlich, erhebt eure Hände. Als ihr gedacht habt, ja, das ist wunderbar, er wird mich versorgen, so schön. Niemand hat so gefühlt. Also wenn der Herr sagt, er werde dich versorgen, hast du nicht gefühlt, das sei doch richtig, dass er das tut? Habt ihr verstanden, was ich gemacht habe? Okay, was haben die anderen gefühlt? Er wird nicht versorgen, oder was? Also ich glaube, ich muss meine Predigt ändern und gegen die Armutsmentalität predigen. Ihr habt wirklich ein großes Problem. Aber schaut mal. Wenn wir jetzt diese gleiche Übung nochmals machen würden und einfach alles ändern würden in dieser Übung. Anstelle davon, dass du früh aufstehst und betest und Bibel liest, hast du ganz lange einen Film geschaut bis 4 Uhr morgens und es war kein guter Film. Und dann rennst du auf die Arbeit, du bist spät. Und dann bist du wütend auf alle und du schreist die Leute auf deiner Arbeit an und verfluchst sie. Und du streitest mit allen und dann kommst du nach Hause und schreist deine Kinder an und dann hast du diese Rechnung. Und der Herr sagt, sorg dich nicht, ich werde dich versorgen. Und dein Herz würde automatisch da nicht vertrauen können. Und wisst ihr wieso? Weil wir nicht glauben, dass wir gerecht sind. Wir glauben nicht, dass wir gerecht sind. Außer wenn wir die Dinge richtig machen. Die meisten Christen fühlen sich nicht gerecht vor Gott, außer sie leben richtig, wie sie sollten. Und das heißt, wir sind nicht in dem Tod von Christus identifiziert. Er ist das Ende des Gesetzes durch Gerechtigkeit. Wir müssen in diese totale Identifikation von seinem Tod kommen. Und da wird es nie Sieg über die Sünde geben, außer wenn du dich zuerst in seinem Tod identifiziert gegen das Gesetz. Wisst ihr wieso? Weil außer ihr identifiziert euch in seinen Tod, Tod zum Gesetz, sagt Paulus, du kannst nicht vor Gott leben, vor Gott bestehen. Denk darüber nach. Er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben, dass ich vor Gott bestehen kann oder zu Gott. Und das heißt, wenn du nur das winzig kleine Ding tust, um vor Gott gerecht zu sein, dann bist du nicht mit ihm identifiziert. Also in den Tod identifiziert und ohne Tod ist keine Auferstehung. Und einer der großen Gründe, wieso wir diese Auferstehungskraft von Jesus nicht erleben, ist, weil wir immer versuchen, gerecht vor Gott zu sein durch die guten Dinge, die wir tun. Hör zu, ich diene Jesus jetzt schon 41 Jahre. Und ich habe, glaube schon in tausenden von Pastoren-Meetings gesagt, es ist immer das Gleiche. Wir rühmen uns in unserem Erfolg. Wir rühmen uns in dem, was Gott in der Gemeinde tut, aber eigentlich rühmen wir uns selber. Und Paulus hat das bekämpft. Und Paulus hat gesagt, Paulus ist nichts, Kephas ist nichts, Apollos ist nichts, wir sind alle nichts. Wir sind nur Diener. Er ist er, der macht, dass wir wachsen können, der alles ist. Und wenn er der ist, der das Wachstum bringt, wieso prahlen wir über das Wachstum in der Gemeinde? Es ist so tief in uns. Wir wollen nicht in seiner Auferstehung identifiziert sein in Bezug auf das Gesetz, aber wir müssen. Wir müssen nackt vor Gott kommen, so dass wir die Kleider seiner Gerechtigkeit anziehen können. Und wenn wir wirklich identifiziert sind, mal, dann ist das natürliche Resultat, dass wir in Gerechtigkeit agieren, leben. Jetzt kann das Leben der Auferstehung durch uns durchfließen. Und wisst ihr, eines Tages, es hat mich einfach so getroffen. Kolosser Kapitel 2 sagt uns, ich weiß nicht, wo es ist, aber Fabian weiß das, 16, 17, 18, irgendwo dort. Also Paulus sagt, hört auf mit diesem, dass man diesen Tag beachten muss speziell oder das. Alles ist ein Schatten und Christus ist die Erfüllung. Aber die Gemeinde klammert sich an diesen Schatten. Montagmorgen fliege ich nach Hause. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich nach Hause komme und Debbie schmeißt sich auf den Boden und küsst meinen Schatten? Und sie rollt sich am Boden leidenschaftlich mit diesem Schatten. Ich würde meine Studentin rufen, die Psychologin ist, und sagen, Debbie braucht Hilfe. Ich würde sagen, aber Schätzchen oder Liebling, du kannst das Richtige küssen. Debbie sagt, ich sei ihr Brad Pitt. Und sie würde es lieben, mich zu küssen. Und sie sagt, ich küsse sehr gut. Und sie ist die Einzige, die das weiß. Und niemand anders weiß das. Aber sie weiß es. Aber kannst du dir vorstellen, wie irrsinnig es wäre, den Schatten zu küssen, wenn der Ehemann daneben steht? Wir haben das getan. Wir haben uns so an das Gesetz geklammert, wenn alles auf Jesus hin zeigt. Alles zeigt auf Jesus hin. So, außer wir kommen an diesen Ort, wo wir nie versuchen, gerecht vor Gott zu sein, bei was wir tun, dann wird die Wiederauferstehungskraft von Jesus nicht durch dich fließen. Also verabschiede dich von diesem Versuch, durch was du tust, vor Gott gerecht zu werden und durch das Gesetz. Und ich ging einmal in das Flugzeug in Brasilien, die Treppe hoch, und da war ein Mann, der vor mir herging. Und er ist sehr berühmt. Er ist einer der berühmtesten und akzeptiertesten Bibellehrer in der Nation. Er ist wie Gott, wenn er redet. Und ich habe ihn dann auf die Schulter geklopft, weil er hat mich nicht gesehen. Und ich habe gesagt, hallo mein Freund, wie geht es dir? Und er hat sich umgedreht. Und er sagt, hallo Reinhard, so gut dich zu sehen. Und ich fragte, wie geht es dir? Und er sagte, oh, es geht mir besser, als ich das verdiene. Und alle denken vielleicht, das ist so ein wunderbarer Satz, aber ich habe gedacht, das ist so ein blödsinniger Satz. Und er sagt, es geht mir so gut. Alles ist fruchtbar, alles gedeiht, alles ist gesund, alle sind gesund. So viel besser, als ich das verdiene. Und ich habe gedacht, wie können wir solche religiösen Aussagen machen und immer noch denken, dass wir demütig sind? Wisst ihr wieso? weil wir nicht identifiziert sind mit Jesus, wenn es zum Gesetz kommt. Denk mit mir. Wenn du zum Gesetz gestorben bist, gekreuzigt mit Christus, was passiert jetzt? Du bist auferstanden mit Christus und du bist perfekt gerecht. Ich möchte euch eine Frage stellen. Verdient es eine gerechte Person zu gedeihen? Ja. Ja. Und verdient eine gerechte Person geheilt zu werden? Ja. Also lies zum Beispiel 5. Mose 28. Lies dort alle Segen, die dir gehören, wenn du gerecht lebst. Im Alten Bund sind die Segnungen viel größer und kraftvoller, als was ich in allen Christen sehe, die heute leben. Denk mal darüber nach. Und das ist, weil wir nicht dem Gesetz gestorben sind. Und wenn wir mal das verstanden haben, dann verstehen wir, dass wir alles verdienen. Und ich habe etwas gesagt, für was mich viele Leute kritisieren. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Hier ist, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn ich sterbe, dann will ich als Millionär sterben, der nie kein Geld in der Tasche hat. Und jetzt gerade brauche ich etwa 200.000 Zwoltis, um die Kinder zu versorgen. Also ich muss ein Millionär sein, einfach um diese Kinder zu versorgen. Und ich verdiene es, weil ich perfekt gerecht bin. Seht ihr, wir müssen dem Gesetz gestorben sein. Einfach tot. Und wir dürfen nie mehr vor Gott kommen und sagen, wow, heute war ich so gut, heute verdiene ich etwas Gutes. Sondern wir müssen diese Identität umfangen, ergreifen. Aber unsere menschliche Natur mag das nicht. Es ist so interessant, weil als Paulus das Evangelium gepredigt hat, war es so klar. Ich bin nichts unter euch, nur Christus, der gekreuzigt wurde. Nur Christus, der gekreuzigt wurde. Identifizieren wir uns in seinen Tod, dann können wir identifiziert sein in seiner Wiederauferstehung. Denkt darüber nach. Wie viele von euch finden es schwierig, über Jesus zu reden zu anderen? Wie viele von euch finden es schwierig, auf die Straßen zu gehen, für die Kranken zu beten und zu glauben, dass sie geheilt werden? Und ihr glaubt, noch eine Konferenz, noch ein Seminar und dann werden wir das verstehen, aber das passiert nicht so. Und wisst ihr, wieso das nicht so funktioniert? Weil bis wir zum kompletten Tod kommen, zum Gesetz, zur Gerechtigkeit, wird das nicht funktionieren. Also Reinhard, sagst du uns, dass wir nicht die Bibel lesen oder beten sollen? Ihr werdet immer das hören, was euer Herz hören will, und deshalb sorge ich mich nicht darum, was ihr hört. Aber hier ist der richtige Punkt. Wenn ihr die Bibel liest, um von Gott etwas zu kriegen, dann solltet ihr lieber aufhören, die Bibel zu lesen. Und wenn ihr das Gebet benutzt, um etwas von Gott zu kriegen, dann könnt ihr auch aufhören zu beten. Weil Gebet ist nicht, um etwas von Gott zu kriegen, weil das ist vorbei, Leute. Weil Jesus hat alles bezahlt. Und wenn wir uns mal so identifizieren mit seinem Tod durch das Gesetz oder im Gesetz, Dann können wir einfach so aufrichtig und klar vor allem stehen und sagen, weil ich mit ihm gestorben bin, kann ich jetzt vor ihm stehen. Aber weil wir den... Aber es ist immer dieses Nagen, diese Unsicherheit in unseren Herzen. Kann ich wirklich glauben, dass Gott diese Person heilen wird? Schau mal, was ich heute getan habe. Ich weiß nicht, ob Gott diese Person heilen wird, weil ich war heute nicht so perfekt und gut. Und ich weiß nicht, ob diese Dämonen mir gehorchen werden, weil ich habe nicht genug lange gefastet. Und wir versuchen immer, diese Dinge vor Gott richtig zu kriegen durch das, was wir tun. Und ich bin in meinem Herzen zu diesem Verständnis gekommen, wenn dieser Tod zum Gesetz und für die Gerechtigkeit so kraftvoll in unseren Herzen wird, dann werden wir erleben, wie diese Auferstehungskraft durch uns freigesetzt wird. Und dann werden wir die Sünde hassen. Und diese Leute, die die Gnade gebrauchen als Erlaubnis, um zu sündigen, die haben gar nichts verstanden. Wie ist es möglich, dass wenn er sein Leben hingegeben hat, um uns gerecht zu machen, dass wir überhaupt an Sünde denken? Vor nicht langer Zeit hatte ich einen unglaublichen Mann Gottes, der bei mir zu Hause auf dem Sofa saß und ist wirklich ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Und er hat schon jahrzehntelang Jesus gedient. Und jetzt saß er da auf meinem Sofa und hat gesagt, Reinhard, ich möchte, dass du meinen Dienst übernimmst, weil ich werde alles aufhören. Ich werde meine Ehefrau verlassen und ich habe eine andere Beziehung und ich werde von allem mich entfernen. Und ich fiel fast von meinem Sofa. Und ich sagte, aber ich werde sicher nicht deinen Dienst übernehmen, weil ich nicht daran glaube. Wieso soll ich mich sorgen um 120 Pastoren? Weil ich glaube überhaupt nicht, dass die Pastoren die Gemeinde leiten sollen. Und deshalb werde ich mich nicht um diese 120 Pastoren kümmern. Und seine Frau war da auch dabei. Es war wirklich eine hoffnungslose Situation. Und wir haben den ganzen Tag genommen, um ihm zu versuchen, ihm durch dieses Durcheinander zu helfen. Und er hat mir das gesagt. Ich bin zu diesem Verständnis gekommen, dass Gott mich liebt, egal was ich tue. Und er hat recht. Und ich saß da auf meinem Sofa und ich habe zu Gott geschrien in meinem Herzen und gefragt, was soll ich tun, um ihm da rauszuhelfen? Und schlussendlich hatte ich da diesen Blitz, diese Erkenntnis und ich habe ihm gesagt, weißt du, wieso nichts von dem, was du sagst, irgendwie Sinn macht oder von was du versuchst zu machen? Weil du nur daran denkst, wie du das zwischen Gott und dir in Ordnung bringen wirst, aber das ist schon am Kreuz in Ordnung gebracht worden und du musst das verstehen. Aber du machst einen großen Fehler. Du hast dich auf das Schlechte, auf das Falsche fokussiert. Nur auf die nicht auf die Konsequenzen. Und er sagte, welche Konsequenzen? Ich sagte, deine Kinder werden dich sehr wahrscheinlich hassen. Und du wirst wahrscheinlich nicht deine Großkinder sehen. Und du liebst ja deine Großkinder. Und dann werden deine Kinder wütend auf dich sein, weil du so eine blödsinnige Entscheidung machst. Und Gott wird dich nicht ablehnen und deine Salbung wird nicht von dir genommen werden. Und du wirst so predigen, so gut predigen wie immer. Und ja klar, sogar wenn du im Ehebuch lebst, wirst du so leben. Aber denk über diese Konsequenzen nach. Und ich habe gesagt, ich werde dir einen monatlichen Lohn bezahlen, um dein Leben zu unterstützen. Wenn du dieses Geld brauchst, um deine Zeit brauchst, um dich da rauszuarbeiten. Ich werde dich nicht bezahlen, damit du in deinem Dienst weitermachen kannst, sondern dass du aufhören kannst mit dem Dienst und dein Leben in Ordnung bringen kannst. Ich bin so dankbar, dass er aufgewacht ist und hat wirklich seine Ehe wiederherstellen lassen. Aber wisst ihr, hier ist das Problem. Wir versuchen immer, diese Diskussion mit Gott zu haben und die Sachen da zu lösen und immer wieder darauf zurückkommen, dass wir etwas für ihn gemacht haben. Und irgendwie unsere Herzen zu überzeugen, dass er uns etwas geben muss, dass er uns etwas schuldet. Aber und deshalb gibt es kein Wiederauferstehungsleben in der Gemeinde. Weil vom Moment an, wo wir versuchen, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden, egal ob es ein Menschen gemacht ist oder was auch immer, da hat es keine Wiederauferstehungskraft. Jeden Morgen sage ich, Herr, ich bin gekreuzigt, ich bin gekreuzigt, ich bin gekreuzigt. Ich bin dem Gesetz gestorben, dass ich heute für dich leben kann. Ich werde nicht mal versuchen, gerecht vor dir zu werden durch irgendetwas, was ich heute tue. Und ich denke, das ist der schwierigere Kampf, als eigentlich der Tod ergreifen oder akzeptieren. Weil die Religion hat sich so sehr in unsere Herzen reingefiltert, reingeschlichen. Und wenn wir uns einmal in Jesus wirklich verlieben und uns selber absagen, dann werden wir einfach dem Gesetz sterben. Denkt mal darüber nach. Wie viele von uns fühlen uns schuldig, wenn wir nicht das tun, was der Pastor gesagt hat, dass wir tun sollen? Aber viele dieser Dinge sind Gesetze, die von Menschen erschaffen wurden. Hey, wo warst du gestern? Du warst nicht im Meeting. Und du musst doch am Sonntagmorgen im Meeting sein. Denk darüber nach. Wir sind so von der Religion trainiert geworden, dass wir immer beim Gesetz leben, also dem Gesetz von Gott gemacht oder von den Menschen gemacht. Aber wenn ihr das Wiederauferstehungsleben leben wollt, dann müsst ihr dem Gesetz gestorben sein. Und das Zweite, was der Apostel Paulus uns sagt, dass wir identifiziert sein müssen in Jesus. Paulus sagt, ich bin der Welt gestorben. Aber hört zu, wenn die Bibel sagt, dass wir der Welt gestorben sind, dann redet die Bibel nie von diesem Planet, auf dem wir leben. Und das ist so ein blöder Fehler, der so viele Christen gemacht haben. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, ob ein Christ weltliche Musik hören kann. Möchtet ihr gerne meine Antwort dazu wissen? Ja oder nein? Okay, ihr habt es gewollt. Also legt nicht die Schuld auf mich. Ich habe gesagt. Viele der Lieder, die wir in der Gemeinde singen, sind viel gefährlicher und fälscher als das, was die Beatles gesungen haben. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Weil die Beatles haben mehr vom Neuen Bund gesungen, als viele der Lieder, die wir in der Gemeinde singen. Denk mal darüber nach. Öffne die Himmel. Und dann sind wir so verwirrt. Komm, Heiliger Geist. Von wo soll er kommen? Denk darüber nach. Wenn Paulus sagt, ich bin der Welt gestorben, identifiziert in den Tod von Jesus, so dass das wieder das Auferstehungsleben fließen kann, das ist, was Paulus sagt. Ich werde nicht für das System dieser Welt leben. Aber was für Zeit haben wir? Do której mamy czas? Also denk darüber nach. Jesus lebte in dieser Welt, aber er hat sich nie diesem System dieser Welt gebeugt. So viele Christen, haben gedacht, dass wir diese Welt irgendwie verlassen müssen. Aber Jesus hat den Apostel gesagt, geht in die ganze Welt. Wir sind hier, um die Leute zurückzuerobern. Und das macht mich so, so wütend, so, und das macht mich so, wieso hat der Teufel all diese gute Musik? Wieso sind diese weltlichen Leute die reichsten Geschäftsleute? Wieso geben wir alles der Welt ab? Das Geschäft oder die alles? Und wir müssen verstehen, dass Paulus nicht davon redet und Jesus hat auch nicht davon geredet. Also wir sind dem System dieser Welt gestorben, weil diese sind regiert von dem Teufel und seinen Gewalten. Also schaut mal. Ein ganz kleiner Virus ist gekommen und die Christen konnten beweisen, dass sie nicht der Welt gestorben sind oder durch das System der Welt. Weil sie leben in dem gleichen System und sie ordnen sich genau gleich unter wie alle anderen. Denkt darüber nach. Jetzt gerade ist diese Welt nicht bei einem kleinen Virus kontrolliert, sondern bei Angst, bei Furcht. Überall, wo ich hingehe und die Leute sagen, du musst die Maske noch hochziehen oder anziehen, dann sage ich, es ist nicht der Virus, der umbringt, sondern die Angst. Und ich sage das jeden Tag. An jedem Ort, wo ich hingehe, sage ich das zu den Leuten. Im Flugzeug, wenn ich einkaufen gehe, im Laden. Und wenn Daniel dabei ist, dann geht er immer weg, wenn ich in ein Geschäft gehe, weil er weiß, dass ich das Gleiche sage. Der Virus, der bringt um, der bringt nicht um, sondern die Furcht. Und was haben wir Christen getan? Wir sind der Welt nicht gestorben. Wir sind so lebendig zu der Welt wie alle anderen um uns herum. Ich habe zwei Firmen. Und das eine ist RH Publication, also ein Verlag, der alle meine Bücher druckt. Und das andere ist RH Soziale Medien. Und vor ein paar Wochen habe ich meine 11 Arbeiter zusammengetommelt. Und ich habe ihnen gesagt, wenn irgendjemand von euch irgendeinen Entscheid trifft, basiert auf die Finanzen, die wir brauchen, dann ist der, dann könnte ich ihm. Wir werden nicht geschäften wie die Welt geschäftet. Sondern wir werden Geschäft machen. What does Jesus want us to do? Nasze pytanie brzmi tak: co Jezus chce, żebyśmy zrobili? How can we serve him best? Jak możemy mu służyć najlepiej? Unsere Frage ist immer, wie würde es Jezus machen? Wie können wir ihm am besten dienen? Takie pytanie sobie zadajemy. But think about the ordinary Christian life. Aber denk über das normale Christenleben nach. We have submitted to the system. Wir haben uns dem System unterordnet und wir sind nicht der Welt gestorben. Und deshalb hat die Welt unsere Herzen ergriffen. Wir brauchen ein Seminar über Strategien, wie wir die Gemeinde wachsen lassen können. Denk darüber nach. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, wieso brauchen wir ein Seminar, wo wir Systeme oder Strategien finden, wie wir die Gemeinde wachsen können? Und dann lernen wir so gute Strategien. Und die traurige Wahrheit ist, dass wir nicht identifiziert sind dem Tod von Christus zu der Welt. Und außer wir sind identifiziert in seinem Tod, wird keine Wiederauferstehungskraft sein. Und da ist eine Gemeinde, die von Jesus auferweckt, die zwar in der Welt lebt, aber nie sich dem System dieser Welt unterordnet. Weil sie haben den Tod umarmt oder akzeptiert. Und wenn wir in seinem Tod identifiziert sind, sind wir auch in seiner Wiederauferstehungskraft identifiziert. Und die Wiederauferstehungskraft von Jesus fließt dann durch die Gemeinde. Also beuge dich nie dem System, der diese Welt kontrolliert. Mach das nicht. Du musst als Christ erkannt werden, egal wohin, dass du gehst. Weil wir ganz klar nicht diesem Geist von diesem System uns beugen wollen. Sondern wir sind gestorben für das. Das hat nichts mit uns zu tun. Und es kann uns auch nicht einnehmen. Weil tote Leute können ja nicht versucht werden. Ist Zita da? Bist du da? Ich kann sie nicht sehen. Ah, da ist sie. Da hinten sind die Schweizer. Sie hat mir gestern etwas gesagt, was mein Herz sehr berührt hat. Sie hat etwas gesagt, etwas Ähnliches. Wenn ich wie eine arme Person schlafen müsste, mit einem Karton gedeckt, könnte ich dann immer noch sagen, Jesus ist genug? Irgend so etwas, oder, Zita? Und sie sagt ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das sagen könnte. Leben wir zur Welt, leben wir zu der Welt oder sind wir gestorben? Sind wir erschüttert über die Dinge, die auf dieser Welt vor sich gehen, oder sind wir nicht erschüttert? Denk darüber nach. Vom Moment an, wo wir erschüttert sind über das, was auf dieser Welt geschieht, leben wir zu dieser Welt. Es ist so natürlich und so normal für uns geworden, ein Teil dieser Welt zu sein, dass wir nicht mal realisieren, dass wir nicht mit seinem Tod identifiziert worden sind und deshalb haben wir auch diese Auferstehungskraft nicht in unserem Leben. Und wisst ihr, Brazilian Kids Care ist ein unglaublicher Verein. Und es ist dieser Verein, der Debbie und ich eröffnet haben. Und vor kurzem hatten wir ein dreitägiges Meeting mit all den Leuten, die da involviert sind. Und es war ein Moment mit viel Stress. Weil Brasilien ist so korrupt und wir müssen da sehr aufpassen und schauen, wie wir das Ganze machen, damit es gut kommt. Und die Regierung versucht, die Dinge sehr schwierig zu machen. Und mein Anwalt hat mir in die Augen geschaut und mir gesagt, hast du gewusst, Reinhard, dass wenn da ein korrupter, irgendein korrupter Mann in der Regierung, wenn da ein korrupter, wichtiger Mann ist in der Regierung, dann kann er einfach Brazilian Kids Care übernehmen und all das Geld nehmen. Was hast du gerade gesagt, habe ich ihm gesagt? Und er hat gesagt, ja, das ist gerade vor kurzem passiert in einer großen Stadt in Brasilien. Eine katholische Kirche hat irgendwo einen Verein gestartet, wo sie Geld einnahmen und dann hat einfach einer der Regierung das alles übernommen und alles Geld auch weggenommen. Und als ich das gehört habe, ist etwas in mir aufgestanden. Und es war keine Angst. Und ich habe meinem ganzen Team gesagt, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen. Als Präsident von Brazilian Kids Care habe ich gerade eine Entscheidung getroffen. Brazilian Kids Care wird der größte Verein in Brasilien sein, im ganzen Land. Größer als alle anderen. Weil wir sind der Welt gestorben und deshalb wird diese Welt uns nicht kontrollieren. Wie sehr sind wir wirklich der Welt gestorben? Schaut, wie viele Wiederauferstehungskraft wollt ihr erleben? Bist du zufrieden, wie dein Leben jetzt gerade ist? Bist du zufrieden, jede Woche ein kleines Spielchen also in der Gemeinde zu spielen? Ich bin's nicht. Mein Herz ist unzufrieden mit allem, was mit Religion zu tun hat. Mein Herz hat sich noch nie so danach gesehnt, die echten Söhne Gottes aufstehen zu sehen auf der ganzen Welt. Diejenigen, die dieses Auferstehungsleben manifestieren und über allen gewählten und Mächten sitzen. Es ist Zeit für uns, diese Autorität vom Königreich Gottes zu manifestieren. Aber es kann nicht manifestiert werden, bevor wir mit dem Tod identifiziert worden sind. Also die Gemeinde, die aufsteht, ist tot für die Welt und wird nicht von dieser Welt kontrolliert und erschüttert werden. Und deshalb wird diese Wiederauferstehungskraft von Christus fließen. Ich möchte euch hier etwas sagen. Wisst ihr, dass ihr eigentlich überhaupt keine Autorität habt? Und habt ihr gewusst, dass euer Pastor eigentlich absolut keine Autorität ist? Habt ihr das gewusst? Schaut mal, was Jesus gesagt hat. Alle Autorität auf der Erde und im Himmel wurde mir gegeben. Und wenn Jesus alle Autorität hat, wie viel bleibt übrig? Sag mir. Es ist nichts übrig, oder? Also dann hast du keine Autorität. Jesus hat alle Autorität und wenn wir in diesem Wiederauferstehungsleben leben, dann kann Jesus sich durch uns ausdrücken. Und die Autorität von Jesus können wir nur ausdrücken, ausleben, experimentieren, wenn wir total unifiziert oder einheitlich sind mit seinem Tod. Und einer meiner Studenten hat mir mitten in der Klasse oder in der Schulstunde etwas gefragt. Hey Reinhard, muss eine Ehefrau sich seinem Ehemann unterordnen? Und ich habe gesagt, du willst nicht, dass ich diese Frage beantworte. Okay, wir werden einfach weiterfahren, habe ich gesagt. Aber sie haben nicht aufgehört, das zu wissen. Zu fragen. Nein, sag uns. Und ich habe gesagt, okay, ihr habt gewollt. Und ich habe gesagt, sicher nicht. Auf keinen Fall. Diese Lehre von Unterordnung, die so viele Gemeinden predigen, ist so nicht biblisch. Es ist eine machistische Theologie. Also zuerst einmal sagt die Bibel nie, Männer, schaut, dass die Frauen sich euch unterordnen. Also das heißt, diese Schriftstelle können alle Männer aus ihrer Bibel auslöschen. Weil das ist ein privates Gespräch zwischen den Frauen und dem Herr und hat nicht mit den Männern zu tun. Und zweitens, im gleichen Kontext sagt uns Paulus, wir sollen uns einander unterordnen. Und drittens, 1. Korinther 11 ist ganz klar, der Mann ist der Kopf von der Frau und der Christus ist der Kopf vom Mann und Gott ist der Kopf von Christus. Also das heißt, dass die Autorität vom Ehemann fließt einfach von Gott zu Jesus zu ihm. Also er selber hat überhaupt keine Autorität über seine Frau. Also das heißt, dass im Moment, wo der Mann aus der Autorität von Christus raustritt, wieso soll deine Frau sich ihm noch unterordnen? Weil er selber hatte keine Autorität. Aber was passiert? Wenn der Mann total sich der Autorität von Christus unterordnet, was passiert, ihr Frauen, wenn euer Ehemann euch so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Wo jeden Tag für euch stirbt und sich immer wieder euch aufgibt, hingibt. Möchtet ihr dann euch solch einem Mann unterordnen? Ja, sicher, dann ist es ja kein Problem. Also wir haben da diese irrsinnige Diskussion in der Gemeinde, weil wir diese Autorität so durcheinander bringen. Oh, ich habe gedacht, dass Fabian mir einen Stein anwerfen wird, aber er hat Halleluja geschrien. Ich habe nicht gewusst, dass du mit mir einverstanden bist. Danke, du bist ein lieber Sohn. Aber denk darüber nach. Wenn wir mal so identifiziert sind mit Christus in seinem Tod, dann werden wir auch seine Auferstehungskraft erleben. Und schlussendlich. Paulus sagt, dass wir tot sein müssen zu unserer eigenen Natur, unserem alten Natur. Ich war so überzeugt. Und ich glaube, ihr habt mein Buch frei von der Kraft der Sünde in Polnisch übersetzt. Hört zu, meine Freunde. Dieser Kampf gegen die Sünde ist eigentlich nicht so ein schwieriger Kampf. Es ist nicht so ein schwieriger Kampf. Weil wenn wir mal verstehen, dass meine sündige Natur mit Jesus am Kreuz gestorben ist und ich ans Kreuz schauen kann und sagen, der Sieg ist komplett, ich muss die Sünde nicht mehr überwinden, weil das Kreuz schon erledigt hat. In diesem Moment wird die Wiederauferstehungskraft von Jesus sich durch uns manifestieren. Und wir werden in der Freiheit von der Kraft der Sünde gehen. Hör zu, ich glaube, dass im Galater 5 von Vers 17 bis 22 nicht das bedeutet, was viele Leute denken. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir Sünde überwinden in Power, also in der Kraft vom Heiligen Geist. Das glaube ich nicht. Weil das geht ja gegen die ganze Idee, die da dargestellt wird im Galaterbrief. Also was ist das echte Problem im Galaterbrief? Glauben und dann fügen wir noch etwas von uns selber hinzu. Aber das ist im Fleischwandeln. Wenn wir nicht in seinem Tod identifiziert sind. Und wisst ihr, als ich das verstanden habe, da ist mein Leben in eine Freiheit gekommen, die ich mir nie vorstellen konnte. Und als ich das verstanden habe, dann konnte ich der Versuchung der Sünde ins Auge schauen und sagen, du kannst wieder gehen. Das Kreuz hat es schon vollbracht und dann ist sie gegangen. Und Und wisst ihr, der neue Bund hat euch identifiziert mit dem Tod von Christus gegen das Gesetz, gegen die Welt und gegen das Wandeln im Fleisch. Also wieso erleben wir es nicht so? Ganz einfach. Erstens müssen wir es wirklich wollen. Wisst ihr, nicht mal Gott kann euch freisetzen von etwas, was ihr liebt. Er kann das nicht. Weil Gott ist nicht ein Gott, der alles und alle bis aufs kleinste Detail kontrolliert. Das ist er nicht. Weil wenn ihr die Welt liebt, dann wird er euch die Welt lieben lassen. Und wenn ihr es liebt, beim Gesetz zu leben, dann wird er euch das tun lassen. Und wenn ihr es liebt, bei eurem eigenen Fleisch, sündhaften Fleisch zu wandeln, dann wird er euch das tun lassen. Und ihr werdet die Konsequenz dann erleben. Und ihr werdet diese liebende Erziehung vom Vater erleben. Aber der Vater wird euch nie dazu zwingen, identifiziert zu sein im Tod von Jesus Christus. Und wisst ihr, was ich auf meinem Weg mit Gott gelernt habe? Eines der größten Schlüssel, oder ja, Schlüssel, um wirklich Gott zu erleben, ist, dass wir es wünschen. Wie sehr sehnen wir uns danach? Wie sehr sehnen wir uns mit unserem ganzen Herzen danach, dass diese Wiederauferstehungskraft durch uns fließt? Wie hungrig sind wir? Und wisst ihr, je länger ich mit Gott gehe, den Weg gehe, umso mehr sehne ich mich danach. Ich war noch nie in meinem Leben an einem Punkt, wo ich so in Friede bin und doch so tief mich danach sehne. Und wisst ihr, ich sehe diese Hunderte von Kindern, die wir von den Straßen retten, und ich fühle solch eine Genugtuung und doch so. Und ich kriege jeden Tag die E-Mails, die mein Team mir zusendet, von Leuten, die geheilt und wiederhergestellt werden, und ich fühle mich so glücklich oder eine Genugtuung, aber doch will ich sehen, wie die Toten von den Straßen auferstehen. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich will nie einfach einschlafen und sterben und in den Himmel kommen. Nie. Ich will entweder der Tod von einem Märtyrer sterben oder ein Teil der Entrückung sein. Weil es macht keinen Sinn, das Leben als Christ auf irgendeine andere Art zu verlassen als im Sieg. Und ich will mein Leben in dieser Herrlichkeit, in diesem Sieg beenden für meinen Herr, der mich so sehr liebt. Und ich will mein Leben beenden, indem ich diese Wiederauferstehungskraft von Christus durch mich fließen lasse. Und ich hoffe, dass das in euch so ein Sehnen weckt, dass ihr nicht mehr schlafen könnt oder essen könnt und euch nur noch danach sehnt. Und es ist mir sehr, sehr ernst. Und Fasten ist nichts Schwieriges, wenn wir wirklich mal diese Intimität mit unserem Bräutigam verstehen. Weil da gibt es ein Sehnen, das so viel stärker ist als für Sex oder für eine Erkennung oder für all diese Dinge. Und das ist dieser tiefe Wunsch, diese tiefe Sehnsucht, ein Ausdruck der Wiederauferstehungskraft von Jesus zu werden. Und ich habe Fabian gestern gesagt, Jesus ist nicht die Antwort für Polen, weil wenn er es wäre, dann hat er in den letzten Jahren ein riesiges Chaos angestellt. Sondern du bist die Antwort für diese Nation. Ich bin die Antwort für diese Nation. Die Kinder, die in dieser Auferstehungskraft von Christus leben, sind die Antwort für diese Nation. If ein kleiner Mann wie ich kann vor ein paar Jahren auf Brasilien kommen mit zwei Koffern und nichts haben, kein Kenntnis und jetzt einen Riesenverein gründen mit all diesen weißen Häusern, kann er es doch dich tun. Weil ich bin ein ordinärer Mensch als alle von euch an diesem Ort. Weil ich bin ein ganz einfacher, ordinärer Mann. Aber ich habe diese Sehnsucht, die in meinem Herzen brennt, dass diese Wiederauferstehungskraft von Christus durch mich brennt. Weil das Leben macht keinen Sinn, wenn ich es für mich selber lebe. Macht absolut keinen Sinn. Sondern es macht nur Sinn, wenn es ein Kanal, ein Ausdruck von dieser Auferstehungskraft von Christus wird. Und wenn wir im Himmel leben und auf dieser Erde gehen, dann wird diese Auferstehungskraft durch uns fließen können. Also wie groß ist eure Sehnsucht? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, willst du wirklich diesen Tod annehmen, diesen Tod leben? Und wenn du das bist, dann musst du dem Herrn sagen, Herr, wenn da irgendwelche Gesetzlichkeit in mir drin ist, irgendwelche religiöse Haltung, irgendwelches Anzeichen, dass ich versuche, selber gerecht zu werden, dann töte das in mir, bitte. Zeig es mir und ich will das Kreuz annehmen, im Kreuz leben. Und Herr, wenn ich ein Teil von diesem System dieser Welt bin, dann zeig es mir und ich will das Kreuz leben, annehmen. Und Herr, wenn ich meiner sündigen Natur erlaubt habe, mich zu dominieren, dann zeig es mir und ich will im Kreuz leben. Und dann wirst du lernen, im nehmenden Glauben zu leben. Ist ganz einfach. Hört auf zu bitten und sagt einfach Danke und glaube es und reagiere in dem. Und hier ist, wie es funktioniert. Jesus, I thank you so much that I'm dead to this world. Therefore today I will not be controlled by the system of this world. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich für diese Welt tot bin und deshalb werde ich heute nicht von diesem System der Welt kontrolliert werden. Und dann nimmst du es mit deinem Herzen und du glaubst es und du agierst an. Und dann wird dieser nehmenden Glauben anfangen, sich in deinem Leben zu manifestieren. Und das Leben von Jesus wird anfangen, durch dich zu manifestieren. Vor 25 Jahren hat mir Gott in einer Vision diese letzte große Ernte gezeigt. Und in diesem letzten großen Ernte hat es keinen Klerikalismus. Vor ein paar Jahren hat der Herr mir gesagt, wenn Reinhard Bonnke stirbt, dann ist es das Ende von den großen Männern Gottes, die da dienen. Und ich habe gesagt, aber wieso, Herr? Weil Reinhard Bonnke war ein unglaublicher Mann Gottes. Und der Herr hat mir gesagt, die Zeit ist vorbei, weil es ist die Zeit meiner Gemeinde. Es ist die Zeit meiner Leute. Es ist die Zeit, dass jedes Glied dieses Leibes aktiv wird und dass Auferweckungsleben fließen lässt. Und da hat es eine Geschichte für dich bereit und du musst sie schreiben. Du musst sie entdecken und dann schreiben mit deinem Leben. Und die Wiederauferstehungskraft von Christus wird dann in dir sein. Weil mit ihm zusammen bist du auferweckt worden. Und mit ihm zusammen bist du an den Hohen im Himmel am Sitzen. Und wir müssen lernen, diese Lügen zu abzulehnen, dass der Tod etwas kostet. Und wenn wir das verstehen, dass es eine Lüge ist, dann werden wir anfangen, den Tod zu lieben, weil der Tod kostet uns nichts, sondern es ist ein Gewinn. Und wenn wir den Tod in diesen drei Gebieten annehmen, dann gewinnen wir diese Wiederauferstehungskraft von unserem geliebten Jesus und wir werden an einen Ort kommen, wo wir so mit Christus verbunden sind, dass niemand mehr weiß, ob es jetzt du bist oder Jesus. Und dann werden die Leute Jesus sehen, der da auf der Erde geht, wenn sie dich anschauen. Und das ist der Plan, der Gott für dich hat. Matthäus, danke, dass du hier bist. Ich habe ein Wort für dich. Weil Reini sagte, ich muss eine Prophetie für dich haben, weil sonst lädst du mich nie mehr rein. Und er hat, oder so etwas, hat er gesagt, der Reini. Fast so. Aber ja, Matteo, das ist, was der Herr dir sagt. Ich sehe, wie du auf einer Achterbahn bist und diese Achterbahn fährst. Und am Anfang, als du da auf diese Achterbahn aufgestiegen bist, da hast du es super gefunden. Und dein Herz war voller Freude und großen Visionen. Aber dann ist diese Fahrt so wild geworden und du hattest keine Kontrolle mehr darüber. Und auf einmal hast du dich gefragt, wohin dich das bringen wird. Und deshalb hast du deine Hände wieder auf diese Hebel getan, um sicher zu sein, dass es dich dorthin bringt, wo du hin willst. Aber der Herr sagt dir heute, ich habe nie meine Meinung gewechselt über dich bezüglich, wer du bist. Ich habe dich immer noch dazu berufen, dass du große Veränderungen zu vielen einflussreichen Leuten dieser Nation bringst. Aber ich werde dir lehren, dies aus einer himmlischen Perspektive zu tun und nicht der weltlichen Perspektive. Und über diese nächsten Wochen wird Gott dir prophetische Visionen und Träume und Begegnungen geben. Träume, Visionen und Begegnungen. Damit du klar erkennen kannst, welche die Richtung ist, die er für dich vorbereitet hat. Und der Herr hat gesagt, es gibt viele Dinge, die du gesagt hast und die andere total missverstanden haben. Und das hat dich sehr, sehr verletzt. Und das hat dein Herz verletzt, dass die Leute dich falsch verstanden haben. Und die haben dich gerichtet oder verurteilt auf eine Art und Weise, dass sie keine Ahnung hatten, was wirklich in dir vorging. Und der Herr sagt, lass einfach diese Verletzungen los und erlaube dich, dass ich dich ausrichte in für dieses Ziel oder diesen Zweck, für den ich für dich habe. Weil du sollst nicht nur vor wichtigen Leuten dieser Nation stehen, aber ich brauche dich, um vor Regierungsleuten zu stehen und die Kraft meines Reiches zu teilen. Und ich werde Türen öffnen, dass du mit Politikern verbunden wirst und diese Kraft des Königreichs zu diesen Leuten bringen wirst. Und es gibt viele Dinge, die Gott dir zeigen wird. Aber der Herr wird dich fragen, wird dir sagen, dass du es nicht jetzt teilen willst, weil die Leute nicht jetzt bereit sind. Und der Herr wird dir zeigen, wann du diese Träume verbalisieren und aussprechen darfst. Und über diese nächsten Monate werden die Dinge sich noch beschleunigen. Und ich sehe dich, wie du auf dieser Rennstrecke bist. Und du rennst deinen Lauf und es geht so schnell, dass du durch deine eigene Kraft diesen Lauf nicht mehr schaffst. Und der Herr sagt, ich werde es noch schneller machen. Und du musst jetzt lernen, mir total zu vertrauen. Und deinen Lauf nur noch in meiner Kraft rennen. Leute, meine Zeit ist um. Tut mir leid. Lass dein Herz ausschreien. Oh Gott, was auch immer mich es kosten wird. Ich will diese Wiederherstellungskraft von Christus in mir am fließen, was auch immer es braucht. Ich will den Tod umarmen, ich will das Kreuz umarmen. Und ich will mich mit deinem Tod so identifizieren, dass dieses Auferstehungsleben von Christus in mir sichtbar ist. Lasst uns diese Gemeinde sein, die diese Wiederauferstehungskraft von unserem König zeigt. Danke, Leute.